Luth von Massimo Carlotto und Marco Videtta. Aus dem Italienischen übersetzt und bearbeitet von Barbara Engelmann. Regie Thomas Leutzbach. So, hey, hier geblieben. Los, hör auf. Los, loslassen. Lass mich. Ich muss in die Parfümerie. Eva wartet auf mich. Seit 2 Jahren schmiss Eva ihren gutgehenden Laden in der Altstadt von Rom. Gemeinsam mit ihren 3 Freundinnen. Der Kolumbianerin Luth, der Russin Xenia und der Römerin Sara. Xenia, wie spät ist es denn? 16:30. Schon? Wo bleibst du das nur? Ich mach mir Sorgen. Meine Güte, sie ist 10 und kein Baby mehr. Das verstehst du nicht. Mag sein. Ich bin jetzt jedenfalls weg. Bis nachher. Pronto? Luz, kannst du mal rüberkommen? Lourdes steht hier bei mir in der Küche mit einem Engel ohne Flügel. Der will unbedingt mit dir sprechen. Hola, Felix. Was ist denn eigentlich los? Mein Augenstern. Komm erst mal rein. Als Luth vor 8 Jahren nach Italien gekommen war und sich mit der kleinen Lourdes völlig alleine durchschlagen musste, war es Felix, der inzwischen 70-jährige kubanische Krankenpfleger mit dem strahlenden Lächeln, der die beiden wie selbstverständlich aufnahm und ihnen durch die verdammt schwierige Anfangszeit half. Dieses Mädchen hat Lourdes unterwegs gegen so ein paar Rotzbengel verteidigt. Und dann hat sie sie ausgerechnet nach dieser Adresse hier gefragt. Und wo ist sie jetzt? In deinem ehemaligen Zimmer. Mirabel? Mirabel Arenas? Die Nichte von Dulce und Ramon? Was machst du denn hier? Ich musste fort aus Kolumbien. Und wie um Himmels Willen bist du hierher gekommen? Deine Mutter hat mir diese Adresse gegeben. Warum musstest du weg von zu Hause? Also das ist kompliziert. Eine lange Geschichte. Erzähl einfach. Wir haben Zeit. Ich habe für Monte Alegre gearbeitet, seit ich 13 war. Für diesen Kaffeemagnaten? Genau, aber dann kam Hernan. Der Sohn von Ugo Montealegre? Ja, der Jüngere. Er studiert inzwischen Agrarwissenschaften. Und während der Semesterferien hat er mit uns auf der Plantage gearbeitet und... Naja... Und was? Er war so anders. Wir haben uns verliebt. Natürlich durfte das niemand wissen. Wochenlang hat auch keiner was gemerkt. Bis uns einer der Vorarbeiter erwischt hat. Hernan sollte sofort wieder nach Bogota. Und da habe ich gemerkt, dass ich schwanger bin. Wir wollten zusammen abhauen. Vielleicht nach Kanada. Das hätte Hernan gemacht? Er schon. Aber sein Vater, dieser Patriarch, ist völlig ausgerastet. Ich sollte abtreiben. Du hast es aber nicht getan. Nein! Ich wollte mir diese Entscheidung nicht aufzwingen lassen. Und da blieb mir keine andere Wahl, als abzuhauen. Woher hattest du das Geld für den Flug? Ich habe Hernan heimlich in Bogota getroffen und ihn um Geld für die Abtreibung gebeten. Er war sehr großzügig. Du willst also dein Kind behalten? Ich weiß nicht. Allein? Ich muss noch drüber nachdenken. Also, kann Mirabel erstmal hierbleiben, Felix? Aber klar doch, Eva. Platz genug gibt's ja. Ihr wisst doch, für mich ist das wie ein Vermächtnis, zu helfen, wenn ich helfen kann. Jahrelang hatte Felix die schwerkranke Angelika in dieser Wohnung gepflegt. Sie lebte allein, hatte keine Familie und mit der Zeit war eine tiefe Verbundenheit zwischen den beiden entstanden. Sie setzte Felix als Alleinerben ein. Nicht nur aus Dankbarkeit, sondern auch, weil sie wusste, dass er dieses Erbe in ihrem Sinne weiter nutzen würde. Bringst du Mirabelle dann Italienisch bei, Felix? Das kannst du sicher besser, Sarah. Hey, also als erstes brauchst du ja einen Arzttermin, damit wir wissen, wie viel Zeit dir zum Nachdenken bleibt. Hör zu, Mirabelle. Egal, wie du dich entscheidest, wir helfen dir. Ja. Aber es ist verdammt schwer, ein Kind allein großzuziehen. Noch dazu in einem fremden Land, als illegale Einwanderin. Die meisten landen wie ich in der Prostitution und die Kinder im Heim. Aber jetzt hast du es geschafft. Ja. Aber nur mit der Hilfe meiner Freunde hier. In der ersten Woche nach Mirabels Ankunft wurde alles Mögliche organisiert. Felix wollte sich um eine befristete Aufenthaltsgenehmigung kümmern. Eva ging mit Mirabel zu ihrer Gynäkologin. Sarah gab ihr regelmäßig Italienischunterricht und Luz war fürsorglich wie eine ältere Schwester. Mirabel ist im zweiten Monat. Also hat sie noch 4 Wochen Zeit zum Überlegen. Weiß ich doch längst. Gibt es eigentlich auch noch ein anderes Thema? Alles drehte sich plötzlich nur noch um Mirabel und niemand schien zu bemerken, dass Xenia sich mehr und mehr ausgeschlossen fühlte. Ich habe einen günstigen Flug nach Novosibirsk gefunden. Für morgen. Morgen schon? Du wolltest doch erst im nächsten Monat deine Familie besuchen. Du bist doch nur froh, wenn ich mich hier endlich verziehe. Unsinn. Yo no quiero que seas celosa. Seit einer Woche reden alle nur noch Spanisch. Mirabel hier, Mirabel da. Und von wegen eifersüchtig. Ich möchte dich mal sehen, wenn um dich herum alle nur noch Russisch sprechen und keiner merkt, dass du auch noch da bist. Am nächsten Morgen hatte Xenia darauf bestanden, allein mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren. Sie war kaum weg, da klingelte es. Hast du was vergessen, mi amor? Ich will dir nichts tun. Wer sind Sie? Wilson Martinez. Ich suche das Mädchen. Welches Mädchen? Mirabels gehört jemand, der sie wiederhaben will. Wilson Martinez war ein Mann aus der Leibwache der Monte Alegres. Galt als kühl und überlegt und man hielt ihn wohl für den geeigneten Mann, um Mirabel in Rom aufzuspüren. Du kannst mich haben, aber lass das Mädchen in Ruhe. Ich kann dich und sie haben, wenn ich will, aber mir ist gar nicht danach. Am besten, du bringst mich selbst zu ihr. Sprich mit ihr, überzeug du sie. Wenn sie das Kind los ist, kann sie gehen, wohin sie will. Dafür garantiere ich, niemand nimmt Schaden. Außer Mirabel. Ach, wie viele Mädchen treiben ab. Davon geht doch die Welt nicht unter. Luth versuchte, einen klaren Kopf zu behalten. Schließlich willigte Wilson ein, vor dem Haus zu warten, während sie mit Mirabel sprach. Wilson Martinez? Nein, dem vertraue ich nicht. Niemals. Ich glaube, der meint das ernst. Der doch nicht. Und ich werde nicht abtreiben, nur weil Ugo Montealegre das befiehlt, ja? Ich hau ab. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Beruhige dich. Beruhig dich doch. Psst, komm. Komm her. Ja, komm. Ist gut. Ist gut. Ja. Ich liefere dich nicht aus. Wo ist deine Pistole? Bist du übergeschlagen? Schnell. Keine Zeit für Erklärungen. Wo ist sie? Ah, da ist sie ja. Du bist wahnsinnig. Lass mich vorbei. Die ist gar nicht geladen. Umso besser. Luz, du bist ja vollkommen verrückt. Luz! Wilson, kannst draufkommen. Sie ist gleich soweit. Und was soll das jetzt? Programmänderung. Mirabel wird sich von niemandem zittern und etwas zwingen lassen. Warum lässt du dir keine andere Lösung einfallen? Naja, das Denken fällt etwas schwer, wenn dir jemand mit einer Browning ins Gesicht zielt. Etwas Druck fördert die Kreativität. Ich bin doch nur ein Campesino. Ich werde nicht fürs Denken bezahlt. Sondern dafür, junge Mädchen zur Abtreibung zu zwingen? Naja, eigentlich... Bleib, wo du bist. Los. Pass bloß auf mit dem Ding. Aber... Moment. Vielleicht habe ich eine Idee. Na bitte. Ruf Mirabel. Was hast du dir ausgedacht? Ganz einfach. Ich will lügen. Ich werde dem Jefe erzählen, dass du in Rom abgetrieben hast und irgendwo anders hingegangen bist, aus Angst, hier gefunden zu werden. Mhm. Und das soll er glauben? Ich werde es einfach versuchen. Was Besseres fällt mir jedenfalls nicht ein. Der Jefe will, dass ich ihn regelmäßig kontakte, über Skype. Mein Laptop ist im Hotel. Kommst du mit, Louis? Dann bist du sicher, dass ich euch nicht verrate. Du willst mit offenen Karten spielen? Ich habe kapiert, dass das die einzige Spielart ist. Mit dir. Und wie war ich? Meinst du, ich habe den Alten überzeugt? In Wilsons Zimmer im Bed and Breakfast schräg gegenüber hatte Luth jedes Wort seiner Geschichte für Ugo Montealegre mit angehört. Von ihrer Rolle darin war sie allerdings nicht gerade begeistert. Ich bin also in deinen Augen nur eine Nutte, ja? So siehst du mich. Darum hast du mir einen Korb gegeben? Wilson hatte Luth schon seit Tagen im Visier und wusste bestens über sie Bescheid. Auch über ihre Vergangenheit. Nein. Im Gegenteil. Aber ich will keine Frau, die sich an mich verkauft. Aber gleichzeitig musste er sich eingestehen, dass er fasziniert war von Luth und ihrer rätselhaften Welt. Doch das hat sich ja jetzt geändert. Wir gehen ein großes Risiko ein. Ich hoffe, es lohnt sich. Du ahnst nicht, wozu Montealegre fähig ist. Und du? Wozu bist du fähig? Ich bin ja nur ein Vaquero. Ein einfältiger Viehhüter. Da musst du noch was lernen. Aber sag mal, muss ich jetzt vielleicht damit rechnen, dass mir dein Ex Ärger macht? Was? Ja, dieser Seminova, der zweite Name an deiner Wohnungstür drüben. Nein, das ist eine Freundin, Xenia. Sie wohnt da auch. Luth hatte es voll erwischt. Dabei hatte sie doch gedacht, ein für alle Mal fertig zu sein mit den Männern. Und nun ausgerechnet Wilson. Sie wollte so oft wie möglich mit ihm zusammen sein. Deshalb bestand sie darauf, das Hotel zu wechseln. Weiter entfernt von ihrer Wohnung, der Parfümerie und den anderen. Luth, wir müssen mal reden. Sarah bemerkte als Erste, dass Luth sich irgendwie verändert hatte. Vor der Ex-Polizistin war nichts geheim zu halten. Denkst du, ich weiß nicht, was da läuft mit dir, Wilson? Das geht dich nichts an. Doch. Xenia ist meine beste Freundin. Was ist nur los mit dir? Ich weiß es nicht. Immer hatte ich meine Gefühle im Griff. Und auf einmal liebe ich zwei Menschen. Luz, ich bin die Letzte, die dir eine Moralpredigt halten will, aber ich bitte dich. Sei ehrlich zu Xenia, wenn sie jetzt zurückkommt. Lass sie nicht im Unklaren. Sprich mit ihr. Ich würde ihr nur wehtun. Sie könnte das nie verstehen. Da unterschätzt du sie. Sie würde nie akzeptieren, dass ich was mit einem Mann habe. Aber ich habe gemerkt, dass mir eben doch etwas fehlt. Sag mal, bist du irgendwie sauer, Luz? Alle anderen haben sich gefreut, mich wiederzusehen, aber du? Nee. Ich bin nur müde. Ich hoffe, es war schön zu Hause. Du wirkst ziemlich angespannt. Mir kannst du nichts vormachen. Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht weiß? Also gut. Es gibt da eine Sache. Mit Mirabelle. Ja? Jemand ist gekommen und wollte sie holen. Wer? Ein Mann. Er heißt Wilson Martinez. Sie haben ihn geschickt, um Mirabelle zur Abtreibung zu zwingen. Wir haben ihn zwar umstimmen können, aber die Gefahr ist nicht vorbei. Ja, bitte? Soy Mirabelle Arenas. Hola, Mirabelle, hey. Hola. Ich habe gerade Ihre Nachricht gelesen. Ugo Montealegre hatte Wilson seine Geschichte nicht einfach so abgekauft und seinen Sohn Fabiano nach Rom geschickt, um die Sache zu überprüfen. Mirabelle, wann können wir uns treffen? In einer halben Stunde. Ah, perfekt. Pass auf, du nimmst dir ein Taxi zum Hotel de Russie. Okay. Und Mirabelle, bitte pass auf dich auf. Das ist es also. Tagelang weichst du mir aus, findest Ausreden, um nicht mit mir alleine zu sein. Hier. Diesen Schlüssel habe ich in deiner Tasche gefunden. Hotel Vittoria. Du spionierst mir nach? Unsinn. Ich habe nur nach dem Schlüssel vom Geschäft gesucht. Gut. Nun weißt du es wenigstens. Seit ihrer Rückkehr hatte Xenia gegen ihr ungutes Gefühl angekämpft. Jetzt war es, als sagte ihr der Boden unter den Füßen weg. Ist es Wilson? Es hat mich einfach kalt erwischt. Ein Mann. Ich dachte, ich bräuchte das nicht mehr. Und Lourdes. Sie braucht auch, naja, männliche Vorbilder. Ah, und dann musst du gleich mit dem Vorbild ins Bett, was? Beruhige dich. Ich wollte dir nicht wehtun. Es ist nur... Schon verstanden. Mich siehst du erstmal nicht mehr. Xenia, bitte. Ach, wie gut, dass du gleich kommen konntest. Guten Tag. Mirabelle, du hast es noch nicht getan, oder? Nein, habe ich nicht. Dem Himmel sei Dank. Hernan würde das nicht ertragen. Mirabelle. Sie? Du musst so schnell wie möglich von hier verschwinden. Sie glauben also, ich bin noch immer in Gefahr? Dieser Wilson wartet nur auf den richtigen Moment, um dich zu schnappen. Wann kannst du weg, ohne dass sie dich gleich vermissen? Am besten morgens. Gut. Dann komm morgen früh hierher. Ich kümmere mich um die Flugtickets nach Deutschland. Hernan wird dort zu uns stoßen. Er wird fast verrückt vor Sorgen um dich und das Kind. Papa? Papa, ich habe das Mädchen gefunden. Sie ist immer noch in Rom. Und abgetrieben hat sie auch nicht. Wilson hat einfach nur dreist gelogen. Hm? Ja. Ja, Papa, du kannst dich auf... Ja, ganz best... Papa, ich werde die Angelegenheit ein für alle Mal bereinigen. Hey, Eva. Morgen, Sarah. Wenigstens kommst du noch zum Arbeiten. Die beiden anderen lassen mich total hängen. Hast du eine Ahnung, was da los ist? Mir sagt ja keiner mehr was. Während Eva ihrem Ärger Luft machte, sah sie plötzlich auf der anderen Straßenseite, wie Mirabelle samt Rucksack in Richtung U-Bahn hetzte. Was hat die denn jetzt vor? Sarah, guck doch mal, das Mädchen da ist ja... Aber das ist doch... Eben! Mirabelle! Das gefällt mir aber gar nicht. Mir auch nicht. Sarah folgte ihr bis zum Hotel de Russie. Im allerletzten Moment schaffte sie es zu verhindern, dass Fabiano Montealegre mit Mirabelle im Taxi davonfuhr. Während Fabiano mit dem Fahrer das Gepäck verstaute, kidnappte sie kurzerhand den Wagen, einschließlich Mirabelle. Nein, nein, nein, nein! Nein! Nein, fahr zurück! Fahr zurück, du! Das ist doch der Bruder von Hernan! Nein! Lass mich sofort raus! Mirabelle, halt die Klappe! Halt den Wagen an! Halt an! Halt an! Kannst du bitte leise sein? Nein, ich will hier raus! Halt an! Ist gut, wir steigen aus hier. Los! Mensch, hör auf! Nix da! Lass mich los! Lass mich sofort los! Du haust jetzt nicht ab! Entschuldigung. Er wollte mich doch zu Hernan bringen. Hör auf zu jammern! Komm jetzt! Komm, schnell weg hier! Warum hast du uns nichts gesagt? Weil er mir das verboten hat. Und er wollte mich doch zu Hernan bringen. Vergiss Hernan. Wenn er gewollt oder gekonnt hätte, wäre er selber gekommen. Und dieser Fabiano, ich glaube kaum, dass man diesem Typ vertrauen kann. Aber Wilson auch nicht. Das habe ich euch von Anfang an gesagt. Wir müssen Luz und Wilson erreichen. Schnellstens. Wo steckt eigentlich Xenia? Xenia? Die hat Stress mit Luz. Sie sagt, sie braucht Zeit zum Nachdenken. Lift going up. Warum? Warum? Ich habe dein Kind mit großgezogen. Ich tue alles für dich. Alles. Und du. Xenia wusste, dass sie einen fatalen Fehler machte, als sie unterwegs zu dem Zimmer im Hotel Vittoria war. Aber seit Tagen war sie diesen Albtraum, diese Bilder im Kopf nicht mehr losgeworden. Sie könnte diesen Scheißtyp umbringen. Was will Luz nur von diesem Kerl? Was bloß? Ich muss es wissen. Ich will ihm ins Gesicht sehen. Ich will, dass sie sich schämen. Diese Schweine. Sie erwischen. Nackt wie Würmer. Luz hatte gerade mit ihren Einkaufstüten das Zimmer betreten. Wilson lag leblos im Bett. Ich hab das nicht getan. Mörderin. Nein. Ich hab dich gesehen. Ich war das nicht. Ich hab dich gesehen. Luz, ich war das nicht. Ich hab dich gesehen. Mörderin. Bitte, ich war das nicht. Mörderin! Also nochmal. Sie wurden von Luz Hurtado neben der Leiche von Martinez überrascht. Das Messer lag nur ein paar Zentimeter entfernt von ihrer Hand. Ich habe ihn nicht angerührt. Er war schon tot, als ich in das Zimmer kam. Die Tür war offen. Kommissario Paolo Mattioli hatte genügend Dienstjahre auf dem Buckel. Ihn konnten Unschuldsbeteuerungen von Mordverdächtigen kaum beeindrucken. Die Umstände sprechen eindeutig gegen Sie. Sie befanden sich vor Ort und Sie haben ein Motiv. Eifersucht. Und die Zeugin, Ihre Lebensgefährtin, hält Sie ohne jeden Zweifel für schuldig. Hier, trinken Sie mal einen Schluck Wasser. Danke. Kann ich Luz sehen? Bitte. Ich weiß, ich kann ihr klarmachen, dass sie sich irrt. Hört, ich glaube, Sie verstehen nicht. Sie werden des vorsätzlichen Mordes beschuldigt. Dafür gibt es lebenslänglich. Gestehen Sie und zeigen Sie Reue. Das könnte zumindest mildernde Umstände geben. Wenn Luz glaubt, dass ich diesen Mann getötet habe, dann kann ich auch lebenslang ins Gefängnis gehen. Herein! Kommissario Mattioli, mein Name ist Sara Davosa. Aha. Ich bin eine Freundin von Xenia Semenova und Luz Hurtado. Mattioli war Saras Name durchaus bekannt. Sie war eine der Top-Agentinnen in der Sicherheitseinheit für Terrorismusbekämpfung und organisiertes Verbrechen gewesen und hatte ziemlich viel Furore gesorgt, als sie aus freien Stücken ihren Dienst quittiert hatte. Nun, Signora Davosa, die Sache ist sehr ernst. Ich habe versucht, die Semenova zu einem Geständnis zu bewegen. Ohne Erfolg. Sind die Beweise so erdrückend? Ja, absolut. Kann ich Xenia sehen? Das geht nicht. Das wissen Sie doch. Ich will Sie selbst fragen, ob sie schuldig ist oder nicht. Ach, und Sie glauben, dass sie Ihnen die Wahrheit sagt? Ich bin Ihre beste Freundin. Gewalt hat in Ihrem Leben überhaupt keinen Platz, da bin ich absolut sicher. Die Aussage von Luz nagelt Sie fest. Xenia war blind vor Eifersucht. Ja, aber ich kann trotzdem nicht glauben, dass sie deshalb zur Mörderin wird. Wie dem auch sei, wenn nichts Entlastendes auftaucht, wird sie verurteilt. Ein Grund mehr, dass ich sie spreche, oder? Glaubst wenigstens du mir, Sarah? Ich glaube dir. Und ich werde alles tun, um dich aus der Sache rauszuholen. Aber du sprichst mit Luz, ja? Ja. Bitte. Ja, Xenia. So, tut mir leid, Sie müssen sich jetzt bitte von Ihrer Freundin verabschieden. Xenia, nimm dir wenigstens einen Verteidiger, ja? Nimm dir Aldo Montefoschi. Was, war das jetzt verkehrt? Nein, sie hat das Recht auf Verteidigung. Da wird Ihnen jetzt wohl nichts anderes übrig bleiben, als für Xenias Verteidigung zu ermitteln. Aber... Ja? Ich halte Sie nach wie vor für schuldig. Wer außer Xenia könnte einen Grund haben, einen Kolumbianer aus dem Weg zu räumen, der gerade erst in Italien angekommen ist? Sara wusste, sie war Xenias einzige Chance. Als erstes musste sie Luth davon überzeugen, dass sie sich irrte. Sie hat ihn umgebracht. Nein, sie war es doch, nicht. Sie war's. Hör doch mal auf. Los, beruhig dich doch mal. Stehst du auch auf der Seite von dieser Mörderin, Felix? Sie heißt Xenia. Und bis vor 2 Tagen habt ihr in einem Bett geschlafen. Ich will ihren Namen nie mehr hören. Sarah ist sich sicher, dass Xenia unschuldig ist. Hast du sie mal gefragt, warum? Nicht nötig. Ich habe sie ja mit eigenen Augen gesehen. Neben dem toten Wilson. Aber woher willst du so sicher wissen, dass sie es war? Was wollt ihr alle von mir? Luz, hör zu. Fabiano Montealegre hat versucht, Mirabel zu entführen. Was geht dich denn dieser erstochene Kolumbianer an? Du bist doch längst raus aus dem Dienst. Ja, aber eine enge Freundin wurde als Täterin festgenommen und ich glaube, dass sie unschuldig ist. Biagio Trevisi und Sara kannten sich seit vielen Jahren. Er war ein gewissenhafter Gerichtsmediziner und immer ein loyaler Kollege gewesen. Verstehe. Die Autopsie steht für heute Nachmittag auf dem Plan. Ich verspreche mir allerdings fast noch mehr von einer äußeren Untersuchung der Leiche. Du suchst nach Hinweisen auf die Anwesenheit einer dritten Person? Genau. Wer übernimmt die Verteidigung? Aldo Montefoschi. Ah, gut, dann sorgt dafür, dass er mich als Gutachter beauftragt. Ich melde mich, sobald wir hier fertig sind. Danke, Biagio. Pronto? Mattioli hier. Was gibt's? Die Mordwaffe. Ein asiatisches Klappmesser. Aha. Es wurde in einem Kramladen in der Nähe des Hotels gekauft. Von einer weißen Frau, nach Aussage der chinesischen Inhaberin. Und die hat Xenia erkannt? Man hat auf eine Gegenüberstellung verzichtet. Die Zeugin hat Schwierigkeiten, europäische Gesichtszüge voneinander zu unterscheiden. Jedenfalls ist das ein weiteres schwerwiegendes Indiz. Aber kein Beweis. Hat man das Messer auf Fingerabdrücke untersucht? Natürlich. Es sind keine dran. Ich wollte, dass du herkommst und dir diese Fotos selber ansiehst. 3 Stiche. In die Leber, ins Herz und in die Kehle. Mhm. Der Mörder wusste genau, wo und wie er zustechen musste. Schau mal hier. Das ist die erste Wunde. Leber. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Die Klinge wurde in die Seite des Mannes gestoßen und dann blitzschnell gedreht. Eine Auftragskillerin. Wieso denn eine Frau? Ja, doch, eine Frau. Die Polizei hat inzwischen rausgefunden, woher das Messer stammt. Eine Frau hat sie in der Nähe des Hotels gekauft. Nun, sofern die Angeklagte nicht bei irgendeiner Spezialeinheit gearbeitet hat, bezweifle ich, dass sie die Täterin ist. Und das ist keine Frage der Kraft? Xenia war früher Leistungssportlerin. Das ist eher eine Frage der Routine und der Technik. Hast du darüber mit der Staatsanwaltschaft gesprochen? Sicher. Ich habe ihnen gesagt, dass es sich um einen Täter handelt, der mit dem Messer umzugehen weiß wie ein Profi. Ich glaube allerdings nicht, dass das ausreicht, um die Semenova zu entlasten. Ist aber ein guter Ausgangspunkt für die Verteidigung. Pronto? Ich komme gerade vom Verhör durch den Staatsanwalt. Und? Wie zu erwarten. Der Semenova wurde vorsätzlicher Mord vorgeworfen. Sie hat das abgestritten. War nicht besonders überzeugend. Moment mal. Die Analyse der Wunden hat ergeben, dass das ein Profi gewesen sein muss. An Xenias Kleidung gab es keinerlei Blutflecke, wie man erwarten könnte. Es gab ja noch nicht einmal Fingerabdrücke. Der Staatsanwalt wird sagen, dass die Semenova so klug war, Fingerabdrücke zu entfernen. Ich weiß einfach, dass Xenia solch einen Stich nicht ausgeführt haben kann. Was halten Sie denn von diesen Stichwunden? Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Mirabel? Mhm. Sarah geht davon aus, dass du in großer Gefahr bist. Ihr glaubt, sie sind immer noch hinter mir her? Ja. Und darum kommst du heute Nacht mit zu mir. Ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle Wilson in dieser ganzen Sache gespielt hat. Wer konnte denn ein Interesse daran haben, ihn umzubringen? Das war doch Xenia. Nein, sicher nicht. Ich glaube, es handelt sich um eine Sache zwischen Kolumbianern, die auch dich betrifft. Mir geht dieser Fabiano nicht aus dem Kopf. Und diese Geschichte mit Anan, das war doch offenbar eine Finte, oder? Ich meine, hat er sich gemeldet? Nein. Na bitte. Wir müssen weg hier. Und zwar sofort. Pack deine Sachen. Ich... Na komm, beeil dich ein bisschen. Ich habe Angst. Bei mir bist du erstmal sicher. Ja, dann lauf. Sag, hau ab! Sarah, was ist passiert? Los. Hast du mich? Sie sagen, du hast eine böse Fraktur. Sie müssen dich noch heute operieren. Sie will sie töten. Sie verfolgt Mirabelle. Was? Wer denn? Was? Wovon redest du? Diese Frau, die Wilson umgebracht hat. Hat die dich so zugerichtet? Ich konnte sie nicht aufhalten. Sie war zu stark. Ist gut. Ist schon gut. Ruf Mattioli an. Sucht Mirabelle. Dann war diese Mirabelle also der Grund für Wilsons Auftauchen. Aber warum hat uns denn nie jemand was von dem Mädchen erzählt? Wir wollten sie schützen. Na, das ist ja bestens gelungen. Luth hatte Mattioli sofort in seinem Büro aufgesucht. In ihrer Aufregung hatte sie Mühe, ihm die neuesten Ereignisse einigermaßen nachvollziehbar zu erzählen. Ist Ihnen klar, dass Xenia unschuldig ist, wenn Zara da Vossa recht hat? Ja. Wir sind wohl alle Opfer einer Täuschung geworden. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Die Suchaktion läuft bereits. Wir müssen Mirabelle vor der Killerin finden. Wo könnte sie sein? Wen kennt sie in Rom? Niemanden. Naja, außer... da wäre noch dieser Fabiano Montealegre. Wer? Der Bruder vom Vater ihres Kindes. Ach. Der wollte sie wohl von hier wegbringen. Wissen Sie sonst noch irgendwas? Sprechen Sie noch mal mit Sarah. Mattioli musste einiges an Überzeugungskraft aufwenden, um ins Krankenzimmer der frisch operierten Sarah eingelassen zu werden. Haben Sie Mirabelle gefunden? Wir wissen nicht, wo sie ist. Was können Sie mir über diese mysteriöse Killerin sagen? Etwa Ende 30. Extrem gut ausgebildet. Eine Profikillerin. Und dieser Fabiano Montealegre, was wissen Sie über den? Er hatte Mirabelle versprochen, sie zu ihrem Herrn anzubringen. Übrigens, ich habe da wohl eine kleine Straftat begangen. Aha. Ja, ich habe das Taxi geklaut, um mir Mirabelle zu entreißen. Haben Sie es zurückgegeben? Ich habe es irgendwie stehen lassen. Dann war es ja nur geliehen. So, jetzt lasse ich Sie wieder in Ruhe. Ich habe auch noch einen Termin im Frauengefängnis. Xenia. Aha. Ja, ich will mich bei ihr entschuldigen. Sie kann raus? Noch nicht, leider. Es wird dauern, ehe der Staatsanwalt sich überzeugen lässt. Dank unserer robusten Beweisführung. Ach ja, wo wohnt denn dieser Fabiano? Hotel de Russie. Ciao, Mitzi. Ciao, Fabiano. So wie du aussiehst, weißt du schon Bescheid. Fabiano hatte Mitzi schon mehrere Male engagiert. Einige Jahre hatte die Deutsch-Türkin als Doppelagentin Erfahrung gesammelt. Inzwischen galt sie als eine der zuverlässigsten und höchst dotierten Profis ihrer Branche. Sag mal, wie konntest du das schwangere Gör nur entwischen lassen? Deine Schuld! Du hast versäumt, mich zu informieren, dass die Zielperson beschützt wird. Von wem? Von so einer Tante, durch die ich viel Zeit verloren habe. Sag mal her, mich wecken in aller Herrgottsfrüh die Bullen und suchen Mirabelle allen Ernstes unter meinem Bett. Sie ist nicht zu Luz Hurtado und ihren Freunden zurückgegangen. Früher oder später muss sie sich melden und dann schnapp ich sie mir. Kapierst du? Sag mal, kapierst du nicht? Auch die Polizei sucht sie und die verdächtigen mich inzwischen. Seit wann sind die Bullen für euch Montealegres ein Problem? Nutz deine Kontakte bei der kolumbianischen Botschaft und sorg dafür, dass die mit der italienischen Polizei kooperieren bei der Suche nach dem Mädel. Dann bleiben wir auf dem Laufenden. Gut. Ich rufe dich an, wenn ich was weiß. Vergisst du nicht was? Den ersten Auftrag habe ich erledigt. Du? Die russische Lesbe hat Wilson noch kalt gemacht. Nun steht auch noch Mirabels Leben auf dem Spiel. Und alles ist meine Schuld. Nein, ich habe es einfach nicht geschafft, dieses Miststück auszuschalten. Gut, erstmal müssen wir jetzt Mirabel finden und Xenia aus dem Knast holen. Wenn ich ihr doch nur gleich alles erzählt hätte. Allerdings, du hast Riesenmist gebaut. Und jetzt hör auf zu jammern. Bring das lieber wieder in Ordnung. Ja? Habe ich mir gedacht, dass Sie alle hier sind. Kontrollieren Sie uns, Kommissario? Nur ein bisschen. Neuigkeiten? Ja. Mirabel wurde von den Überwachungskameras auf dem Bahnhof Termini registriert. Sie hat da die Nacht mit ein paar Obdachlosen verbracht. Ach, sie ist am Leben. Ja, aber nicht außer Gefahr. Alles deutet auf die Monte Alegres als Auftraggeber hin. Ich verstehe nur nicht, wieso die eine Profikillerin engagieren, um ein Mädchen aus dem Weg zu räumen, nur weil es von einem ihrer Sprösslinge geschwängert wurde. In Kolumbien reicht die kleinste Kleinigkeit, um jemanden umzubringen. Die wollen wahrscheinlich nicht riskieren, dass jemand dem jungen Hernan eines Tages einen DNA-Test vorlegt und einen Teil des Familienvermögens einfordert. Na, ich werde mir erstmal diesen Fabiano vornehmen. Kann ich Xenia jetzt sehen? Na, das geht nicht. Sie sind immer noch Zeugin der Anklage. Aber lassen Sie ihr doch eine Nachricht über Ihren Anwalt zukommen. Das würde ihr sicher gut tun. Ja, gute Idee, Kommissario. Danke. Na dann, ich melde mich, sobald es Neuigkeiten gibt. Señor Montealegre, was verschafft mir die Ehre? Fabiano Montealegre hatte Mitzis Rat befolgt und sich umgehend um Rückendeckung von ganz oben gekümmert und war Mattioli zuvorgekommen. Ich habe mich an unsere Botschaft gewendet, um nachzuhören, ob es Neuigkeiten zum Verschwinden der kleinen Arenas gibt und im Mordfall Martinez. Die Botschaft hat gleich ihren Vorgesetzten angerufen. Aha. Er hat mich zwar bisher noch nicht informiert, aber das trifft sich gut, Señor Montealegre. Ich hätte in dem Zusammenhang nämlich auch ein paar Fragen. Bitte, fragen Sie. Wieso interessieren Sie sich denn so sehr für Martinez und Mirabel? Ihre Familien arbeiten seit Generationen für meine Familie. Wir fühlen uns verbunden. Als Mirabel abgehauen ist, haben Ihre Eltern meinen Vater um Hilfe gebeten. Nach meinen Informationen hat Mirabel Kolumbien verlassen, weil sie von ihrem Bruder ein Kind erwartet. Und Martinez sollte sie suchen und zur Abtreibung überreden. Davon weiß ich nichts. Aber ich weiß, dass Sie aus genau diesem Grund Kontakt zu dem Mädchen aufgenommen haben. Vielleicht wollen die Montealegre ja nicht das Risiko eingehen, ihr Vermögen mit einem unerwünschten Erben zu teilen. Was soll diese Provokation? Das ist ein naheliegender Gedanke, finden Sie nicht? Erst taucht Martinez auf, aber offenbar macht er seinen Job nicht wie vereinbart. Da wird er erstochen. Daraufhin werden Sie auf Mirabel angesetzt. Als auch das nicht funktioniert, versucht man, das Mädchen umzubringen. Und jetzt tauchen Sie hier auf und erzählen mir diese rührselige Geschichte. Was reden Sie denn da? Meines Wissens ist längst eine Russin festgenommen worden wegen des Mordes. Ja, aber der Mordanschlag auf Mirabel wurde danach verübt, nachdem Ihr eigener Versuch, an Sie ranzukommen, gescheitert war. Ah, mein Lieber, das sind doch alles nur Mutmaßungen. Bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir. Was? Was hast du gesagt, Mitzi? Sie ist gar nicht mehr in Rom? Diese Information hatte ihm Mattioli natürlich vorenthalten. Fabiano merkte, dass er Gefahr lief, gänzlich die Kontrolle zu verlieren. Und wie willst du sie jetzt noch finden? Entspann dich, Fabiano. Entspannen? Mein Vater macht mir die Hölle heiß. Die Polizei hat mich im Visier und du versagst. Was? Versagen? Ich hab noch nie versagt. Vergessen? Lass mich einfach meine Arbeit machen. Wenn das schief geht, bin ich erledigt. Und du auch. Tot, alle beide. Bleib cool, Gaucho. Ich hab meine Leute. Die sind schon längst auf ihrer Spur. Verona, da muss sie durch. Und wir werden ihr einen netten Empfang bereiten. Mitzi war jedoch nicht die Einzige, die Mirabels Spur verfolgte. Ach, Eva. Ist irgendwas passiert? Allerdings. Luz hat sich in einen Zug nach Verona gesetzt. Ja, und was will sie da? Mirabel suchen. Die hat sich eine Fahrkarte dorthin gekauft. Ach, wieso erfahre ich das erst jetzt? Tut mir leid. Felix, unser kubanischer Freund, hat es mir auch eben erst erzählt. Er hat sich mit Luz zusammen etwas am Bahnhof Termini umgesehen. Aus seiner Anfangszeit als Illegaler hier in Rom kennt er noch ein paar Stadtstreicher. Und? Haben die was über das Mädchen gewusst? Sie hat die Nacht dort verbracht und drei junge Leute kennengelernt, Syrer oder so. Die sind unterwegs nach Deutschland und denen hat sie sich angeschlossen. Verona. Ja, da kommen die meisten Flüchtlinge durch auf dem Weg nach Norden. Luz hat dort irgendeinen Kontakt. Sind Sie Il Santo? So werde ich genannt. Mein richtiger Name ist Ernesto. Carezza aus Rom schickt mich. Ich heiße Luz. Luz' Kontaktmann war ein Priester. Den Spitznamen Il Santo hatte man ihm gegeben, weil er den Flüchtlingen in Verona auf der Durchreise nach Norden uneigennützig zur Seite stand. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche ein schwangeres Mädchen aus Kolumbien. Hast du ein Foto? Ja. Hier. Das ist Mirabel Arenas. Warte auf mich in der Bar da drüben. Luz Hurtado? Ja. Vizeinspettore Clara Pedrazzoli von der Bahnpolizei Verona. Guten Tag. Der Kollege Mattioli hat uns über das Mädchen auf der Flucht informiert. Wir haben das Überwachungssystem verstärkt, damit wir sie zwischen den Personen, die sie begleiten, leichter ausmachen können. Syrer möglicherweise. Weißt du genaueres? Nein, gar nichts. In dem Bericht steht, dass die Informationen von einem Kubaner und dir am Bahnhof Termini zusammengetragen wurden. Mit wem habt ihr gesprochen? Mit Obdachlosen, die am Bahnhof hausen. Sie haben Mirabel mit den jungen Leuten gesehen. Und wir setzen Himmel und Hölle in Bewegung, nur weil ein paar Penner Lust zum Quatschen haben? Hier meine Karte. Wenn du was hörst. Die Bahnpolizei hat 24 Stunden am Tag offen. Wenn du mit der Polizei redest, kann ich nichts tun. Sie ist direkt auf mich zugekommen. Sie wusste offensichtlich, wer ich bin. Hör zu. Ich bin für alle da, die Hilfe brauchen. Mir ist egal, ob ihre Papiere in Ordnung sind. Sie vertrauen mir, weil sie wissen, dass ich nicht mit der Polizei arbeite. Das muss dir klar sein. Sonst kann ich nichts für dich tun. Okay, okay. Tut mir leid. Gut. Soviel ich erfahren konnte, ist die Flüchtlingsgruppe Richtung Deutschland noch nicht vollständig. Die Kontrollen wurden verschärft. Deswegen müssen die Illegalen lange Umwege fahren. Ah, Dime. Ich habe deine Mirabel gefunden. Kostet dich aber 30 Mille extra. 30 Mille? Wieso das denn? Einer meiner Leute ist verletzt worden. Was? Ja, als sie das Mädel und ihre Begleiter einsammeln wollten. Gott, Mitzi, ich blamier mich bei denen. Bei wem? Bei der Familie der Braut meines Bruders. Die wollen sicher sein, dass da nicht irgendein Bastard von ihm rumläuft. Die blasen die Hochzeit ab. Mensch, die kontrollieren das Drogengeschäft. Gemeinsam werden wir die stärkste Wirtschaftsmacht ganz Südamerikas. Ach ja? Na, was sind da schon ein paar Euro? Egal, wann schließt du die Sache definitiv ab? Übermorgen. Und vergiss das Foto nicht. Nach der Hinrichtung. Klar, ihr könnt's ja dann einrahmen für die Familiengalerie. Also, so wie es aussieht, haben sie Mirabel geschnappt. Was? Woher weißt du das? Ich habe im Sozialzentrum gerade mit Samar gesprochen. Das ist einer der Syrer, mit denen sie unterwegs war. Sein Bruder Saki wurde erschossen. Samar hat ihn auf einem Foto identifiziert. Gott. Saki, Samar, seine Freundin Maram und Mirabel haben sich in einer Bar mit den Schleppern getroffen. Die sollten sie angeblich nach Deutschland bringen, aber das war eine Finte. Mirabel wurde sofort von den anderen getrennt. Die Schlepper haben sie wohl in ihrer Gewalt. Die Leute haben das noch nicht kapiert. Die Welt ist voll von Banden, die andere Menschen in ihre Gewalt bringen. Sie werden vermisst. Keiner hört jemals wieder was von ihnen. Diese Frauen arbeiten zunächst mal eine Weile als Prostituierte. Endstation ist dann der Markt des illegalen Organhandels. So läuft das ab. Kannst du noch irgendetwas tun für Mirabel? Vielleicht. Geh du jetzt zu Clara. Erzähl ihr, was du weißt. Aber sag ihr nicht, wo die Syrer sind. Okay. Ich gehe inzwischen mal in diese Bar, den Schleppertreffpunkt. Ich ahne, wer dahinter steckt. Luz hielt sich an die Abmachung. Sie erzählte Clara nur das Allernötigste, damit das Fahndungskommando sich in Bewegung setzen konnte. Pronto? Mattioli hier. Hören Sie, Luz. Die Kollegin von der Bahnpolizei hat sich über ihren Mangel an Kooperationsbereitschaft beklagt. Sie vertrauen sich lieber irgendwelchen zwielichtigen Gestalten an. Dieser Priester hilft mir. Und anderen. Aber Sie verhindern, dass die Polizei mit den Zeugen sprechen kann. Santo hat mich gebeten, die Syrer nicht auszuliefern. Gehen Sie zu Clara Pedrasoli und erzählen Sie ihr alles, was Sie wissen. Nein! Das kann ich nicht tun. Komm, steig ein. Für die Bullen bist du ein rotes Tuch. Die meinen, du behinderst die Ermittlungen. Ach ja. Dann gib ihnen mal diesen Zettel hier. Wolen Oreszarski. Ist das einer von Mirabels Entführern? Ja. Frag mich nicht, wie ich da dran gekommen bin. Wolen Oreszarski. Und ich soll mit diesem Zettel zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, dass dieser Typ der Entführer von Mirabel Arenas ist. Genau. Woher weißt du das? Da steckt El Santo dahinter. Ja, los! Worauf wartest du? Gib den Namen weiter. Und wenn das eine Finte ist? Ich setze hier meine Karriere aufs Spiel. Ist dir das klar? Und was ist mit dem Leben von Mirabel? Clara fand Oreszarski sofort im Computer. Der Mann war offenbar mit der bulgarischen Mafia im Bunde und außerdem ein notorischer Spieler. Das ist die Stammbar von dieser Hackfresse. Okay. Es heißt, hierher kommt er täglich zum Kartenspielen. Hm. Wart auf mich. Vielleicht haben wir Glück. Und? Nichts. In Mattiolis Bericht steht was von einer Profikillerin. Offenbar ist die verantwortlich für den Mord an einen Landsmann von dir. Aber eine junge Russin sitzt wegen des Helmdelikts in der Zelle. Außerdem habe ich gelesen, dass du eine Tochter hast, die bei dir und deiner Freundin lebt. Und dass du jahrelang als Prostituierte gearbeitet hast. Was soll das jetzt? Ex-Nutte. Moralisch diskutable Lebensweise. Warum musst du mich kränken? Weil du nach Italien kommst und tun willst, was dir in den Kram passt. Ich repräsentiere diesen Staat und du entscheidest dich für einen Pseudo-Santo. Ah, deswegen wolltest du den Namen von diesem Wohlen nicht an deine Kollegen weitergeben. Was tun wir dann hier? Ich überprüfe die Aussagen meiner neuen Informantin Luz Hurtado auf ihren Wahrheitsgehalt. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Stimmt. Und das Mädchen ist in Gefahr. Mit jeder Minute mehr. Was willst du von mir, Clara? Il Santo. Sag gegen ihn aus und ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, um das Mädchen zu finden. Das ist kein Heiliger. Der fördert die Illegalität. Jetzt reicht's. Du bist Wohlen, oder? Krieg ich einen Drink? Luz war zu der Bar zurückgegangen und hatte dort auf den Bulgaren gewartet. Woher kennst du meinen Namen? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du mir helfen kannst. Ich suche Arbeit. Aha, so ist das. Kaum zu glauben, dass eine wie du keinen Beschützer hat. Vielleicht brauchte ich mal Luftveränderung? Tja, dann müsste ich erst mal prüfen, ob deine Qualitäten den Anforderungen genügen. Und deine Qualitäten genügen, um das zu prüfen? Hey, na klar. Am besten du überzeugst dich selbst, ne? Gehen wir? Ich habe Lust auf ein gutes Essen mit Champagner. Alles, was du willst, schöne Frau. Wo möchtest du denn hingehen? Erst mal raus hier. Kauf mal noch eine Flasche Spumante. Für den Durst danach. Ist das dein Wagen, Wohlen? Das ist nur ein Firmenwagen. Soll ich die Flasche halten, wenn du fährst? Ja. Oh. Scheiße. Scheiße, und jetzt? Was mach ich jetzt? Handschuhe. Hey, du! Wach mal auf! Wohlen! Lass mich! Verdammte Latino-Nutte! Halt's Maul! Was willst du? Hey, nimm das Ding weg! Kannst du fahren? Denk schon. Bring mich zu dem kolumbianischen Mädchen. Wer bist du? Tu, was ich dir sage. Fahr los! Ich fahr dich nirgends hin. Wirklich nicht? Du Bastard! Du machst jetzt, was ich dir sage! Ist gut, hör auf! Hier, wisch dein Gesicht ab und fahr los! Du hast keine Ahnung, was uns da blüht. Das überleben wir beide nicht. Jetzt fahr einfach und halt dein blödes Maul. Das Mädchen ist da drin. Wo? In dem Haus da. Halt an! Wie geht's ihr? Gut, keiner hat sie angerührt. Bitte, dass das die Wahrheit ist. Wem gehört der Wagen da? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Konto? Clara? Hier ist los. Ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Scheiße! Wie heißt die Straße hier? Tofanin. Kenn ich. Wir kommen. Lass mich gehen, bitte. Ich hab dich doch hergebracht. Wer sind die Leute, die dort rauskommen? Die Frau da und der Mann, die wohnen hier. Die Rothaarige habe ich noch nie gesehen. Und was ist in der Riesenkiste da? Sag schon! Darin werden die Mädchen transportiert. Nein! Nein! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Halt! Lass die Kiste stehen! Ah, die kolumbianische Nutte. Was willst du denn hier? Ich bin es leid, ständig als Nutte bezeichnet zu werden. Wo um alles in der Welt hatten Sie die Pistole her? Lag in Oreschaskis Transporter. Im Handschuhfach. Mattioli hatte Luth direkt nach ihrer Rückkehr nach Rom in sein Büro bestellt. Das war Notwehr. Eine Sekunde später und es hätte sie erwischt. Ihre Gegnerin hatte die Pistole schon entsichert. Dann hat meine Wut mir wohl das Leben gerettet. Und das von Mirabel. Wie geht's ihr denn jetzt? Naja, sie muss das alles erstmal verkraften. Fürs Erste kann sie bei Felix wohnen und mit in der Parfümerie arbeiten. Und sie will ihr Kind behalten. Wir hätten Fabiano Montealegre ohne weiteres hier vor Gericht stellen können, bei dem Katalog an Verbrechen. Aber ich hielt es für klüger, mit seiner Botschaft einen Deal zu machen. Sie dürfen ihn mit nach Kolumbien nehmen und sich selber um die Sache kümmern. Dafür garantieren Sie die Sicherheit von Mirabel und ihrer Familie. Ich danke Ihnen, Kommissario. Los, wenn Sie bereit sind, können wir jetzt Xenia abholen. Luz von Massimo Carlotto und Marco Videtta. Aus dem Italienischen übersetzt und bearbeitet von Barbara Engelmann. Die Rollen und ihre Darsteller: Luz, Friederike Ott, Xenia, Zhenya Rykova, Sarah, Wiebke Puls, Mirabel, Laura Mehr, Kommissario Mattioli, Stefan Merki, Wilson Martinez, Stefan Wilkening, Mitzi, Cidem Teke, Fabiano Montealegre, Max Simonischek, Erzähler Wolfgang Pregler. In weiteren Rollen: Michael Tregor, Caroline Ebner, Herbert Schäfer, Barbara Romana, Michele Cucciuffo und Peter Davor. Technische Realisation: Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz: Fari Sarimege. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.